was von selbst sich fühlt, sei zuvor auch noch nie es geschehen. Was jene sich lieben, leuchtet ihr hell, drum höre redlichen Rat.